Willkommen zurück. Sprechen wir doch im Rahmen dieses Osterwochenendes mal über christliche Themen und christliche Werte. Klar, Glaube, Liebe, Hoffnung, das kann jeder, die Basics eben, naja. Aber lass uns doch mal tiefer reingehen. Nächstenliebe, andere Wange hinhalten, Bewahrung der Schöpfung. Eben die Themen, wo es schon wieder ans Eingemachte geht und ans Handeln mit anderen Menschen. Um den Nächsten zu lieben, muss man ihn natürlich erstmal kennen, beziehungsweise erstmal kennenlernen. Man muss sich mit ihm beschäftigen. Nehmen wir Friedrich Merz als Beispiel. Damit ihr den alle in Nächstenliebe lieben könnt, behandle ich den hier regelmäßig. Er wiederum setzt sich gerne mit den Zuwanderern auseinander, um diese in christlicher Nächstenliebe lieben zu können. So antwortet er auf eine Frage zu digitaler Gewalt an Frauen, dass auch ein beachtlicher Teil der Täter aus der Gruppe der Zuwanderer stammt. Er hat sich also damit wohl beschäftigt. Okay, der aktuell heiß diskutierte Fall ist eine Frau mit Migrationshintergrund und ein Bio-Deutscher als vermeintlicher, mutmaßlicher Täter. Interessanterweise schwingt übrigens in dieser Debatte auch immer der Anhang mit, dass man dringend eine Klarnamenpflicht im Internet bräuchte, weil man sonst gar nicht wüsste, wer hinter den ganzen Fällen steckt. Also eigentlich wissen wir gar nicht, wer die Täter wirklich sind. Aber gesichert ist, dass ein beachtlicher Teil aus der Gruppe der Zuwanderer stammt. Es ist im Rahmen der Integration und Nächstenliebe einfach wichtig, die Zuwanderer immer mitzuerwähnen. Und ja, es reicht, Zuwanderer zu sagen. Man muss nicht gendern. Frauen sind ja immer mitgemeint. Die muss man da nicht extra erwähnen. Das Praktische an dieser Nächstenliebe, man kann sie wunderbar als Begründung nehmen. Verkehrspolitik. Ein beachtlicher Teil der Menschen, die die Straßenbelege belasten, sind aus der Gruppe der Durchreisenden und Zuwanderer. Schultoilettenpolitik. Ein beachtlicher Teil der Menschen, die Schulklos dreckig und unbrauchbar vorfinden, sind aus der Gruppe der Zuwanderer, die eben nicht auf Privatschulen gehen. Gesundheitspolitik. Ein beachtlicher Teil der Menschen, die wegen Körperverletzungsdelikten durch Rechtsextreme in der Notaufnahme landen, sind aus der Gruppe der Zuwanderer und belasten dadurch das Gesundheitssystem. Energiepolitik. Der Strom wird nicht nur aus Sonne und Wind gewonnen, ein beachtlicher Teil wird aus der Gruppe der zugewanderten fossilen Brennstoffe gewonnen. Womit wir die perfekte Brücke zur Bewahrung der Schöpfung haben. Auftritt Katharina Reiche. Die fordert neben dem Aufweichen der Klimaziele auch eine Neubewertung der deutschen Haltung zur Kernkraft. Moment, ich habe gerade geschaut. Schade, schade, Schokolade, hier ist gar kein Witz vorgesehen, weil keiner mehr übrig ist. Die wurden längst alle gemacht. Ich kann auch nicht mal irgendeine Metapher hier aus dem Hut ziehen, auch die haben sich die heimischen Kabarettisten alle längst zu eigen gemacht. Also gehen wir mal anders rein. Vielleicht muss man das mit den Klimazielen mal ganz kindgerecht vermitteln. Also, liebe Frau Reiche, Sie sind Bundeswirtschaftsministerin. Sie verhandeln mit Ökonomen, Politikern, Juristen und gehen hin und wieder mit der Lobby eintrinken. Alles Teil des Jobs. Völlig okay. Was leider nur schwer geht, mit dem Klima verhandeln. Das interessiert sich nämlich nicht dafür, welche Ziele Sie, die Juristen, die Ökonomen, die Politiker oder die Lobby gerne hätten. Das Klima ist einfach das Klima. Und wenn Sie Ihre Klimaziele unbedingt aufweichen wollen, wird das Klima sich entsprechend anpassen. Und ich habe da einen ganz heißen Verdacht, in welche Richtung. Ach so, und was die Rückkehr zur Atomkraft betrifft. Zeitnah? Endlager? Versicherungsschutz? Kostendeckend zu vernünftigen Preisen? Und was sagt eigentlich der Verkehrsminister dazu, wenn wir am Ende mit Mikroreaktoren die Elektroautos sogar betreiben? Weil dann steht der Verbrenner ja auch vor dem Aus. Und ist es abgesprochen mit Markus Söder und Manuel Hagel? Also den Menschen, die in den Autoländern da leben und vielleicht regieren. Also, und zu letzterem, also Herrn Hagel, direkt eine kleine Frage. Da war doch diese Sache mit den rehbraunen Augen und der von der CDU sogenannten Schmutzkampagne. Da kommen wir mal mit den christlichen Werten wieder um die Ecke und ich zitiere mal frei nach Markus 5,39. Wenn du dir selbst ein Ei gelegt hast, weil du etwas Segelblödes gesagt hast, du dich also selbst auf die rechte Backe geschlagen hast, dann halt auch die linke hin und heul nicht wochenlang rum. Amen. So, soviel mal zu den christlichen Werten für heute. Schaltet doch das nächste Mal ein, wenn ihr mich sagen hören wollt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass solange eine AfD-Rede mehr Zuhörer und Zuspruch hat als eine Folge meiner Kurzwelle, haben wir ein Problem mit Rechten in Deutschland. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.